Erster, der Mensch macht Pläne in seinem Herzen, aber Jahwe bestimmt, was er sagt. Zweiter, ein Mensch hält alle seine Taten für richtig, aber Jahwe beurteilt die wahren Absichten. Dritter, vertraue Jahwe deine Arbeit an, dann werden deine Pläne erfolgreich sein. Vierter, Jahwe hat alles für seinen Zweck geschaffen, auch die Menschen, die Gott nicht folgen, für den Tag der Strafe. Fünfter, Jahwe hasst stolze Menschen und es ist sicher, dass sie nicht ungestraft bleiben werden. Sechster, durch Liebe und Treue wird Schuld vergeben, und wer Jahwe respektiert, meidet das Böse. Siebter, wenn Jahwe die Taten eines Menschen gefallen, dann sorgt er sogar dafür, dass seine Feinde Frieden mit ihm schließen. Achter, es ist besser, wenig zu haben, aber gerecht zu sein, als viel Geld durch Ungerechtigkeit zu verdienen. Neunter, ein Mensch plant seinen Weg in seinem Herzen, aber Jahwe bestimmt, wohin er geht. Zehnter, der König spricht weise Worte, und wenn er urteilt, wird er keine Fehler machen. Elfter, faire Gewichte und Wagen kommen von Jahwe, denn alle Gewichtsteine sind sein Werk. Zwölfte, Könige hassen böse Taten, denn Gerechtigkeit macht ihre Herrschaft sicher. Dreizehnte, Könige mögen es, wenn jemand gerecht spricht, und sie lieben den, der ehrlich redet. Vierzehnter, der Zorn des Königs kann tödlich sein, aber ein weiser Mann kann ihn beruhigen. Fünfzehnter, wenn der König freundlich schaut, bedeutet das Leben, und seine Gunst ist wie Regen im Frühling. Sechzehnter, es ist viel besser, Weisheit zu finden als Gold, und Verständnis zu bekommen ist besser als Silber. Siebzehnter, der Weg der ehrlichen Menschen ist es, das Böse zu vermeiden, denn wer auf seinen Weg achtet, schützt sein Leben. Achtzehnter, Stolz führt zum Fall, und überhebliches Denken führt zum Untergang. Neunzehnter, es ist besser, bescheiden mit bescheidenen Menschen zu sein, als Gewinn mit stolzen Menschen zu teilen. Zwanzigster, wer auf die Lehre hört, findet Gutes, und wer Jahwe vertraut, ist glücklich. 21. Wer ein weises Herz hat, wird als verständiger Mensch bezeichnet, und freundliche Worte machen die Lehre wirksamer. 22. Weisheit ist eine Quelle des Lebens für den, der sie besitzt, aber Dummheit bestraft die Narren selbst. Rasse 23. Das Herz eines weisen Menschen lässt ihn klug sprechen und verbessert seine Fähigkeit zu lehren. 24. Freundliche Worte sind wie Honig, sie sind gut für die Seele und heilsam für den Körper. 25. Mancher Weg scheint einem richtig zu sein, aber am Ende führt er zum Tod. 26. Der Hunger treibt den Arbeiter an, denn sein eigener Mund motiviert ihn. 27. Ein böser Mann plant Unglück und seine Worte sind wie zerstörerisches Feuer. 28. Jemand, der Streit sucht, verursacht Zänkerei, und jemand, der Gerüchte verbreitet, trennt gute Freunde. 29. Ein gewalttätiger Mann verführt seinen Mitmenschen und bringt ihn auf einen schlechten Weg. 30. Wer seine Augen schließt, plant Böses, und wer seine Lippen zusammenpresst, hat das Böse schon getan oder geplant. 31. Graues Haar ist eine schöne Krone, die man bekommt, wenn man ein gottgefälliges Leben führt. 32. Es ist besser, geduldig zu sein als ein Held, und es ist besser, sich selbst zu beherrschen als eine Stadt zu erobern. 33. Mann wirft Lose, um eine Entscheidung zu treffen, aber jede Entscheidung kommt von Jahwe.